Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für November 2011 von Helga Hens Gieselmann. Es liest Christian Bein. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Das sagte Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern, bevor er sich endgültig als Mensch von ihnen verabschiedete. Danach konnten sie ihn nicht mehr sehen. Fühlten sie sich alleingelassen, als er verschwand? Und mal ehrlich, das ist ja schon etwas eigenartig, zu sagen, ich bin bei euch alle Tage und dann zu verschwinden. Hofften sie, dass wieder so etwas Ähnliches geschehen würde, wie nach der Kreuzigung, als er dann plötzlich wieder da war? Aber so etwas geschah nicht. Jesus, der Mensch, blieb verschwunden. Aber nun waren sie ja manches gewohnt von ihrem Freund Jesus. Und sie hatten ja längst nicht immer alles gleich verstanden. Sollten sie also vielleicht doch versuchen, das zu glauben, was er ihnen gesagt hatte, dass er bei ihnen sein würde jeden Tag? Nur wie? Und dann geschah etwas. Mit ihren Gefühlen, mit ihrer Energie. Sie hatten angefangen, es für möglich zu halten, dass es wahr sein könnte, was Jesus gesagt hatte. Und dann spürten sie es. Ja, sie wussten. Er ist da und wir spüren genau, göttliche Kraft ist mit uns. Und so können wir tun, was wir tun müssen. Gilt das immer noch? Heute noch? Auch für mich? Oder nur für jene ersten Jüngerinnen und Jünger damals, die ihn persönlich erlebt haben? Wie kann ich in meiner Situation spüren, dass göttliche Kraft mir hilft, meine Situation zu bestehen? Wenn ich höre, dass schon wieder deutsche Waffen in Krisengebiete verkauft wurden, dann brauche ich sie wohl, die göttliche Kraft, damit ich genügend langen Atem behalte und die Energie, nicht nachzulassen in meinem Bemühen um den Frieden. Die alte Frau, die ihren Mann verloren hat und nun allein ist im Leben, sagt, ich weine wohl so manche Tränen, und manches Mal weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch leben möchte. Aber wenn ich dann abends im Bett die Hände gefaltet habe und alles meinem Herrgott gesagt habe, dann ist es wieder gut. Ich bin bei euch alle Tage. Die 50-Jährige, die dabei ist, sich all den schwierigen Erfahrungen ihres Lebens zu stellen, und es war wahrhaftig nicht leicht, ihr Leben, sagt, ich merke, dass ich in den Situationen, die mir ganz und gar ausweglos erscheinen, ich irgendwie eine Botschaft von Gott bekomme. Und ich sehe wieder ein Licht. Ich bin bei euch alle Tage. Der 40-jährige Mann, der um seine Lebenspartnerin trauert, spürt im Zusammensein mit verständnisvollen Menschen, dass es da eine Kraft gibt, die ihm Energie zurückgibt und ihn das Leben wieder lernen lässt. Ich bin bei euch alle Tage. Ja, es ist schon so. Wenn wir sie spüren möchten, die Nähe Gottes, dann werden wir sie spüren. Längst nicht immer sofort. Und auch nicht unbedingt genau so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Die Nähe Gottes ist manchmal ganz anders. Es braucht nur ein offenes Herz. Ein kleiner Junge wollte Gott treffen. Er packte einige Cola-Dosen und Schokoriegel in einen Rucksack und machte sich auf den Weg. In einem Park sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß und den Tauben zuschaute. Der Junge setzte sich zu ihr und öffnete seinen Rucksack. Als er eine Cola herausnehmen wollte, sah er den hungrigen Blick seiner Nachbarin. Er nahm einen Schokoriegel heraus und gab ihn der Frau. Dankbar lächelte sie ihn an. Ein wundervolles Lächeln. Um dieses Lächeln noch einmal zu sehen, bot ihr der Junge auch eine Cola an. Sie nahm sie und lächelte wieder, noch strahlender als zuvor. So saßen die beiden im Park und aßen Schokoriegel und tranken Cola. Sie sprachen kein Wort. Dann wollte der Junge nach Hause gehen. Nach einigen Schritten hielt er inne, ging zurück und umarmte die Frau. Die schenkte ihm dafür ihr allerschönstes Lächeln. Zu Hause fragte ihn seine Mutter, »Was hast du denn heute Schönes gemacht, dass du so fröhlich aussiehst?« Der Junge antwortete, ich habe mit Gott zu Mittag gegessen und sie hat ein wundervolles Lächeln. Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr Sohn sie fragte, warum sie so fröhlich aussehe. Sie antwortete, ich habe mit Gott zu Mittag gegessen und er ist viel jünger, als ich dachte. Aus Andere Zeiten, Hamburg. Ich bin bei euch alle Tage. Das sagte Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern. Und vorher hatte er sie beauftragt, in die Welt zu gehen und die Botschaft von Gottes Liebe und Nähe hinauszutragen und die Menschen zu taufen. Und wer diese Botschaft glaubt und getauft ist, wird wissen, Gott ist bei mir und selig werden. Eine gottesnahe Zeit wünsche ich Ihnen. Sie hörten den Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für November 2011. Text: Referentin für Seelsorge Helga Henz-Gieselmann. Sprecher: Christian Bein. Musik: Fireproof Babies mit Kids Than Age. Diese Produktion ist Creative Commons lizenziert. Das heißt, Sie dürfen sie als Ganzes unbearbeitet und nicht kommerziell vervielfältigen und verbreiten, solange Sie dabei auf diese Lizenz hinweisen und den Evangelischen Kirchenkreis Unna als Urheber angeben. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse und würden uns sehr über Anregungen und Kritik freuen.